Kapital 11 aus dem Buch Männer oder Frauen. Rainer saß unsicher am Tisch, während Erwin am Herd stand und heißes Wasser in die Teekanne schüttete. Er war unsicher, was er sagen sollte. Vor etwa 2 Stunden war er den alten Bahn besuchen gekommen und erschrocken festgestellt, dass er im Badezimmer lag, nackt und offenbar bewusstlos. Er hatte den Alten eine Decke geholt und wollte ihn aufwecken, aber noch bevor er eine Decke fand, stand der Alte hinter ihm in der Tür zum Schlafzimmer und winkte ihn zu sich. Er folgte der Aufforderung und fragte, ob alles okay sei. Als er ins Schlafzimmer kam, war alles dunkel und der Alte sagte: »Schließ bitte die Tür hinter dir.« Etwas verunsichert folgte er der Aufforderung und tat es. Nun war es vollkommen dunkel. Plötzlich spürte er, wie etwas seinen Schritt streifte. Verunsichert fragte er, ob der Alte kein Licht machen könne. Es dauerte einen Moment, dann brannte der Alte eine Kerze auf dem Nachttisch an. Spendete nicht viel Licht, aber immerhin erkannte man nun etwas. Erschrocken stellte er fest, dass der Alte noch immer nackt war und noch dazu eine Erektion hatte. Er kam auf den Jungen zu, dabei streichelte er offensichtlich über sein erektes Glied. Verunsichert überlegte er abzuhauen. Doch irgendetwas an dem Anblick, wie der Alte seine Erektion streichelte, hielt ihn fest. Der Alte stand nun vor ihm und streichelte mit der Hand über Rainers Hose. Er wusste nicht warum, aber der Anblick des Alten mit der einen Hand an seinem eigenen und der anderen nach seinem Penis tastend erregte ihn. Als der Alte spürte, dass der Junge zu wachsen begann, öffnete er dessen Hose. Es war nur eine kurze und zog sie ihm herunter. Die Unterhose begann sich bereits stark zu spannen und als der Alte mit der Hand gegen die Spürte seines Glied stieß, spürte er eine Bewegung in seinem Glied. Der Alte sah ihn lächelnd an und befreite den Jungen noch von der Unterhose. Als er sie ihm auszog, sprang ihm das Glied regelrecht entgegen und Rainer spürte pure Erregung. So etwas kannte er bislang nicht. Der Alte nahm seinen eigenen Penis in die Hand und stieß mit der Spitze spielerisch den Jungen an. Der spürte erneut dieses Ziehen und als er an sich herabsah, bemerkte er, dass sich sein Glied von alleine bewegt hatte. »Anscheinend gefällt deinem Schwanz, wen meiner ihn berührt, was?« Der Alte lächelte wieder und deutete auf das Bett. Dann legte er sich darauf und beobachtete, wie der Junge seine Hose und Schuhe ganz auszog. Der Alte sah dem Jungen zu und ihm schien zu gefallen, was er sah. Den erwichste sich angeregt den Schwanz. »Das Hemd auch«, sagte der Alte, als der Junge zu ihm auf das Bett steigen wollte. Der Junge tat, wie ihm geheißen. Dann kletterte er auf das Bett und wusste nicht, was er machen sollte. Der andere sagte, dass er sich hinlegen solle und das tat er dann auch. Er war sich unsicher, was jetzt weiter passierte. Dann spürte er, wie der Alte mit der Hand an seinem Bein hinauf und hinunter fuhr. Der streifte seinen Bauch und seine Brust und wieder zurück. Als er das zweite Mal an dem Lendenbereich vorbeikam, umfasste er den Jungen mit fester Hand und begann ihn auf- und abzubewegen. Der Junge stöhnte. Der Alte hab ein erregtes Brummen von sich und der Junge sah auf. Der Alte wichste mit der einen Hand sie selbst und mit der anderen ihn. Immer wieder bewegte er den Jungen auf und ab. Dieser stöhnte und empfand Charme. Was ihn aber wunderte, auch Erregung. Es fühlte sich gut an, was der Alte da tat. Langsam wurde der Junge unruhig und der Alte wusste, der Junge würde jeden Moment einen Punkt überschreiten, den er noch nicht wollte. Er bewegte den Jungen langsamer und spürte, wie der Schwanz des Jungen in seine Hand zuckte und sich wand. Der Alte musste jetzt aufpassen. Er selbst war auch fast so weit, aber er wollte das noch nicht. Er ließ den Jungen los. Dann legte er sich über ihn, so dass ihre Eier und Penisse direkt übereinander lagen. Sie spürten beide die Eichel und den Schaft des jeweilig anderen ebenso intensiv wie ihren eigenen. Der Alte küsste den Jungen und dieser erwiderte diesen. Sie stöhnten und spürten, wie ihr Höhepunkt in weite Ferne rückte. Dann legte sich der Alte neben den Jungen und sagte, er solle sich umdrehen. Der Junge wusste nicht, was der Alte vorhatte, aber bisher war alles, was er ihm zeigte, ein geiles Gefühl gewesen. Er drehte sich um und spürte die Erektion des Alten an seinem Hintern. Der Alte hatte doch nicht etwa vor, was er glaubte. Er wollte etwas sagen, aber spürte schon, wie der Alte sein Glied zwischen seine Pobacken drückte. Sehr bewegte es auf und ab, bis er den Eingang spürte. Dort verharrte er einen Moment, dann spürte der Zunge, dass der Alte mit der Hand etwas Feucht und Glitschiges darauf verteilte und anscheinend auch seinen Schwanz damit einrieb. Wieder wollte der Junge etwas sagen, doch der Alte unterbrach ihn. Das wird jetzt anfangs etwas komisch sein und vielleicht sogar wehtun, aber vertrau mir, es wird dir gefallen. Und wen du es magst und mich in dir kommen lässt, darfst du es bei mir machen. Der Junge konnte gar nicht antworten, da spürte ein anfänglich schönes Gefühl, als sich sein Anus öffnete, um den Alten in sich aufzunehmen. Doch schnell sopperte er, wie er sich weiter und weiter dehnte, und der Alte versuchte, in ihn einzudringen. Der Junge verkrampfte sich, und der Alte meinte, dass er locker bleiben müsse. Das war leichter als gesagt, dachte er sich. Er stieß einen lauten Schrei aus, als er spürte, wie die Eiche des Alten in Un eindrang. Der Alte bewegte sich kurz nicht, dann spürte er, wie er sich weiterschob. Der Junge wollte etwas machen, aber weil der Alte etwas auf seinem Glied aufgetragen hatte und auch auf seinem Hintern, konnte er nichts tun. Der Alte rutschte unaufhaltsam weiter in ihn und es brannte und tat ihm weh. Als er das Becken des Alten an seinen Hintern spürte, fing der Schmerz an nachzulassen und der Alte konnte offenbar auch nicht weiter in ihn eindringen, in ihn dringen. Der Alte fragte, ob es ihm gut ginge und der Junge nickte nucht. Als er sich erstmal an das Gefühl des Alten in ihm gewöhnt hatte, fühlte es sich sogar gut an. Der Junge legte eine Hand auf sein Glied und der Alte, der die Bewegung gesehen hatte, lächelte. Er schob sich noch ein Stück tiefer in den Jungen und der stöhnte, diesmal aber vor Lust, nicht vor Schmerz. Er fühlte sich unbeschreiblich geil an, als der Alte begann, sich in ihm zu bewegen. Und langsam wurde der Alte schneller und machte immer tiefere Stöße oder glitt weiter aus ihm heraus als zuvor. Der Junge stöhnte und wichste sich dabei, er konnte nicht glauben, wie geil es sich anfühlte. Wer hätte gedacht, dass sich Sex mit einem anderen Mann so geil anfühlen konnte? Nach einer Weile wurde der Alte immer schneller und sein Glied fing an zu pulsieren. Auch Rainer spürte, wie sein Glied anfing zu pulsieren. Der Alte griff mit einer Hand nach der, die er zum Wichsen benutzte, und zog sie weg. Du sollst noch nicht kommen. Der Junge konnte sich nicht anfassen, da eine Hand unter seinem Körper war und der Alte die andere fest gepackt hielt. Die Stöße gingen tiefer und kamen härter und der Junge ahnte, was gleich passieren würde. Kaum hatte er es gedacht, schon spürte er, wie der Alte in ihm verkrampfte und es von der Spitze abwärts bei jedem Stoß heißer wurde. Der Alte war gerade dabei, in ihm abzuspritzen. Er kamen noch drei kräftige Stöße, dann bewegte sich der Alte nicht mehr. Der Alte atmete schwer, dann langsam zog sich der Alte aus ihm zurück. Die letzten Paar Zentimeter und die Eichel taten wieder etwas weh, als sie aus ihm herausglitten. Es war aber nicht so schlimm wie beim ersten Mal. Als die Eichel des Alten aus dem Jungen herauskam, spürte er, wie etwas an deiner Pobacke herunterlief. Das war wohl ein Teil des Spermas des Alten. Der Junge, der unbefriedigt zurückblieb, aber gepackt von dem geilen Gefühl des anderen in ihm, war etwas enttäuscht und frustriert. Als der Alte die Tasse Tee vor ihn abstellte, erinnerte er sich, wie es war, den Alten von hinten zu nehmen. Er setzte sich ihm gegenüber und lächelte. Er dachte daran, wie lange er den Alten nun kannte. Er selbst war gerade erst 19 geworden, doch er wusste gar nicht, wie alt der Mann vor ihm war. Ich sehe, du hast einige Fragen, aber lass mir dir zuerst eine Warnung aussprechen. Und ich sage das nicht wegen mir. Ich habe in meinem Leben viele solcher Sachen erlebt. Und mit 60 ist die Zeit zwar noch nicht rum, aber es spielt auch keine Rolle mehr, wem mich jemand ächten würde. Der Junge sah ihn an. Dir ist klar, dass das, was heute passiert ist, niemand erfahren darf. Du weißt, in welchen Zeiten wir leben und was passieren würde, wem es herauskommen würde. Der Junge nickte. Der Alte lächelte. Und er verstand, dass er jetzt Fragen stellen durfte. Nur wo sollte er anfangen? Warst du nie verheiratet? Der Alte starrte ihn durchdringend an und schwieg mehrere Minuten. Dann lächelte er. Von allen Fragen hätte ich damit als letztes gerechnet. Nein, ich war nie verheiratet. Ich liebe ausschließlich Männer. Und eine Frau interessiert mich nicht. Als ich in deinem Alter war, waren die Zeiten noch schlimmer als heute. Wen man als Mann einen Mann liebte, konnte man froh sein, wenn man nur ein paar Tage ins Krankenhaus unter Beobachtung kam. Ich habe gehört, in manchen Ländern wird man sogar dafür hingerichtet. Der Junge nickte. In der Schule hatten sie uns mal beigebracht, dass es besonders die Kirche unter Todesstrafe gestellt hatte. Der Alte nickte. Ja, stimmt. Allerdings hat die Kirche sehr schnell an Ansehen verloren, als herauskam, was sie alles mit ihren jungen Messdienern machten. Dazu meist, dass dies auch Minderjährige waren. Der Junge sah ihn neugierig an. Der Alte blickte ärgerlich zurück. Sehe ich für dich wie ein Kinderschänder aus? Sicher, ich mag junge Männer, aber ich würde niemals unter dem volljährigen Alter verführen. Und selbst wenn sie älter sind, so wie du, würde ich ein Nein auch akzeptieren. Ich bin zu alt, um jemanden zu etwas zu zwingen, das er selbst nicht will, egal. Das ist eigentlich auch noch der Text. Scheinbar. Oder? Ja. Ich bin zu alt, um jemandem noch etwas zu zwingen, das es selbst nicht will, egal ob ich dazu in der Lage wäre oder nicht. Ich finde Mädchen sehr anziehend. Der Alte nickte. Das habe ich mir schon gedacht. Wie heißt die Kleine nochmal, die du anschaust, wenn wem sie vorbeiläuft? Der Junge fühlte sich ertappt. Inge. Der Alte lächelte. Hör mal, ich habe eine Frage. Hat dir das heute gefallen? Und war ich der Erste, mit dem du sowas gemacht hast? Der Junge überlegte. Also, dass ich jemanden meinen, du weißt schon, reinschiebe oder dass jemand bei mir macht, war mein erstes Mal. Der Alte unterbrach ihn. Dass du weißt schon, was kannst du, wen wir unter uns sind, auch beim Namen nennen. Deinen Schanzremanden in den Arsch schiebst. Dass deinen Schanz jemanden in den Arsch schießt, ja. Nach dem, was wir gemacht haben, brauchst du dich bei Worten ganz sicher nicht schämen. Der Junge wurde rot. Jedenfalls habe ich, als ich jünger war, schon einen Frunt gewichst. Und er mich? Der Alte nickte. Sowas erleben die meisten Jungen und Mädchen. Die ersten Partner sind meistens das eigene Geschlecht. Der Junge überlegte, dann fiel ihm die andere Frage wieder ein. Gefallen hat es mir schon, aber ich bin verunsichert, ob es nicht falsch ist. Der Alte seufzte. Falsch und richtig sind in diesem Zusammenhang nicht von Bedeutung. Wir leben zwar in Zeiten, in denen wir nicht offen zugeben dürfen, dass wir Männer lieben oder Frauen sich untereinander oder falsch oder richtig gibt es nicht. Wen es dir gefällt und sich für dich gut anfühlt, ist es auch richtig. Was deine Aussage angeht, dass du auf Frauen scharf bist, nun, es gibt Männer, die nur auf andere Männer stehen. Und es gibt Männer, wie ich nehme mal an, dein Vater, die nur auf Frauen stehen. Aber es gibt auch Männer wie dich, die auf Frauen und auf Männer stehen. Und auch das ist in Ordnung. Genau genommen hast du sogar das Grosse losgezogen. In unserer Zeit, du kannst eine Frau lieben und irgendwann heiraten und Kinder zeugen oder du amüsierst dich mit anderen Männern, wie dir und mir oder mir. Was auch immer dir Spaß macht, du hast zumindest mehr Zukunft und Auswahl als ich. Das war ein Auszug aus dem Buch, welches immer wieder in dieser Geschichte erwähnt wird.